Ich bin Klaus Rummler und ich möchte mich hiermit vorstellen als Kandidat für den Vorsitz der Sektion Medienpädagogik der DGFE. Ich habe Erziehungswissenschaft, Psychologie und Arbeitswissenschaft an der Uni Kassel studiert. Ich habe in 2011 dort promoviert zum Thema Medienbildungschancen von Risikolernern. Danach bin ich für 2 Jahre an die Uni Bremen gewechselt und bin in 2012 nach Zürich an die Pädagogische Hochschule gekommen, wo ich längere Zeit bis 2017 den Forschungsbereich Medienpädagogik geleitet habe. Zudem bin ich geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift Medienpädagogik und Link-Convener des Network 6 Open Learning Media Environments and Cultures der European Educational Research Association ERA. Meine Forschungsschwerpunkte in der zentralen Medienpädagogik liegen im mobilen Lernen und im Thema Hausaufgaben und Medienbildung. Arbeitsschwerpunkte sind die Etablierung, Pflege und Weiterentwicklung von Open Access Publikationskulturen in der Erziehungswissenschaft und insbesondere in der Medienpädagogik. Warum ich kandidiere? Ich wurde 2016 im Rahmen des damaligen DGFE-Kongress an der Uni Kassel in den Vorstand der Sektion gewählt. Und im Jahr 2018 wählten mich dann die Mitglieder zum Vorsitzenden. Es war insgesamt ein Gewinn für die Sektion, dass sich der Vorstand seit dieser Zeit wichtige Themen als Projekte vornimmt und diese kontinuierlich weiter bearbeitet. Für mich ist die Verbindung zur Zeitschrift Medienpädagogik und meine dortige Folge als geschäftsführender Herausgeber immer von der Arbeit als Vorstand der Sektion zu trennen. Dennoch nutze ich diese Verbindung, um systematisch die Frage danach zu stellen, welche Aufgaben die Sektion Medienpädagogik als Fachgesellschaft für eigene Publikationskulturen hat. Das heißt zum einen, die aktuellen Entwicklungen im Bereich Open Science aufzugreifen und offen zu diskutieren. Und zur Open Science gehören für mich so insgesamt die Themen Openness, aber auch eben Open Access und Publizieren. Daneben die Frage nach Open Data bis hin zu OER zum Beispiel. Das heißt aber zum anderen auch, die Medienpädagogik als Disziplin immer wieder abzustecken, zu behaupten und sichtbar zu machen. Zum Beispiel in den Rat der Sektionen innerhalb der DGFE. Gleichzeitig bedeutet das, die Medienpädagogik als Thema gegenüber Vertretenden anderer Disziplinen zu öffnen, verfügbar zu machen, Brücken zu bauen und Räume zum Diskurs bereitzuhalten. Und eben eine dieser Brücken bietet die Zeitschrift Medienpädagogik. Aber ganz besonders sind es die Frühjahrs- und Herbsttagungen meines Erachtens der Sektion Medienpädagogik, die Brücken zum Beispiel in die kulturelle Bildung oder zur medienpädagogischen Forschung der Publizistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften bauen. Auch die kommenden Tagungen sind von dieser Vielfalt und Diskussionskultur der Sektion Medienpädagogik geprägt, die ich durch meine aktive Zuarbeit gerne fördere. In diesem Sinne sind in der jüngeren Vergangenheit in der Sektion verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel zu Themen wie Diversität oder Ästhetik, Digitalität und Kultur entstanden und wiederum aus diesen Initiativen können Sektionstagungen entstehen, die Raum bieten, um sich als Disziplin Medienpädagogik zu vergewissern und um das Thema Medienpädagogik vielfältig zu diskutieren. Neben dem Fortführen meiner bisherigen Anliegen hat meine Kandidatur für den Vorsitz der Sektion in den kommenden 2 Jahren das Ziel, den Vorsitz an ein Mitglied des Vorstands abzugeben. In diesen 2 Jahren sollen Geschäfte fließend übergeben werden, damit die bisherigen Initiativen und Vorhaben mit mindestens gleicher Intensität weiter unterstützt werden können. Vielen Dank.